Du fällst auf die Erde, es ist noch sehr früh. Padauts. Und dein Hintern tut weh. Du musst jetzt hier bleiben, versuch's irgendwie. Padauts. Drum steh auf und geh. Padauts, padauts, padauts, padauts. Ein Flugzeug fliegt hoch über dich hinweg. Kein Platz mehr an Bord für dich. Es fliegt viel zu hoch. Kein Platz an Bord. Du hast so vieles noch nie gesehen. Padauts. Und du staunst unentwegt. Und vieles wirst du nie verstehen. Padauts. So ist's, wenn man lebt. Padauts, padauts, padauts. Du baust dir ein Haus und gehst nie heraus. Du bleibst jetzt hier, es gibt kein Zurück. Du bleibst hier. Du bleibst hier. So ist das, man kommt und darf nicht mehr zurück. Ja, du bist reingefallen. Was warm war und sicher, ist jetzt leer und kalt. Padauts. Und so geht's uns allen. Du bleibst hier. Du bleibst hier.